Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 571, guter Zeitpunkt. Ja, die letzte Woche war der Uncast eine der längsten Ausgaben, die es jemals gab. Und diese Woche könnte der Uncast mit der kürzesten Episode, die es jemals gab, davon kommen. Das heißt, außer ich fange wieder an, unendlich lange über ein vollkommen unwichtiges Thema zu quatschen. aber ja, das kennt ihr ja schon, es passiert hin und wieder. Ne? Ja, weil viele Themen gab es diesmal nicht. Das sage ich ja schon seit Monaten, aber diesmal ist es wirklich krass. Ja, also nur um das mal zu sehen. Ich habe heute und gestern über 1200 Newsartikel durchgelesen. 1200 Newsartikel ungefähr. Sind noch ein paar mehr gewesen. Und hier für den Uncast, ja, habe ich 9 Stück herauspicken können. Der Rest war wirklich nur Wiederholung von vor, ja, was weiß ich, paar Wochen, eigentlich schon Monate, ja. Und relativ uninteressante Sachen. So schlimm ist das schon. Ja, Wahnsinn. Und das war mir zu wenig. Und da habe ich noch gedacht, Mensch, irgendwas muss ich doch noch machen können. Ich habe diese Woche halt nichts groß tatsächlich hier bei mir gemacht. Ne? 2 Gründe, PlayStation 5. Nächster Grund ist, helfen bei einem Umzug. Ja? Und somit war die Woche natürlich ausgefüllt. Ja, ganz klar. Das heißt, eigene Projekte habe ich noch nicht mal dran gedacht, was zu machen. Dann kam heute auch noch etwas, was richtig reingehauen hat. Ja, und zwar der Prime Day. Amazon Prime Day. Ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Ja. Also schon heute Morgen habe ich gesehen, okay, was von den 200 Sachen, die jetzt günstiger geworden sind und ich sowieso schon die ganze Zeit wollte, soll ich mir jetzt kaufen? So schlimm. Das führt dazu, dass ich dann gar nichts kaufe. Ja, weil ich frustriert bin. Ja, man kann es auch übertreiben mit den Angeboten. Ne? Aber, ja, es gibt für alles einen guten Zeitpunkt. Ja, für alles. Und wenn ihr ein Realme GT 5G haben wollt, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Denn das Teil gibt's bei Amazon jetzt tatsächlich für 499. 499 Euro. Und zwar die große Version, die mit der besten Ausstattung. Ja. Ich guck mal. Die haben dafür sogar eine eigene Kategorie, Realme Smartphones, gibt da noch andere, aber das Realme GT Smartphone mit 12 GB RAM und 256 GB Storage, ja, gibt's für 499 Euro. Ist das nicht der Hammer? Ab sofort ist das bestellbar, ja. Es wird noch ein paar Tage dauern wohl, bis es ausgeliefert wird. Die Ankündigung ist aber auch da von, was heißt Ankündigung, die Bestätigung ist da, ist in Europa erschienen und ja, wie gesagt, ist jetzt eben hier verfügbar für 499 Euro, was wirklich ein absoluter Hammerpreis ist. Ja. Cool. Also, das ist der richtige Zeitpunkt, würde ich sagen. Aber Vorsicht, geht nur noch bis inklusive morgen, dann ist es vorbei damit. Dann kostet das Teil wieder 100 Euro mehr, 599. Ist zwar immer noch ein super genialer Spitzenpreis, aber wenn man es schon 100 Euro günstiger kriegt, ja, ist ja auch nicht schlecht. Ich hoffe, ihr hört es rechtzeitig, dass ihr sofort reagieren könnt. Ja, ihr habt meine Erlaubnis, ihr dürft jetzt sofort hier abschalten und erstmal hier bestellen, sonst sind die dann vielleicht weg. So, und dann auch noch habe ich was Witziges gesehen. Julephone bringt ja immer solche, naja, sagen wir mal, zweifelhafte Robustheitstests, ja, weil die sind nicht wirklich aussagekräftig. Aber hier sind wirklich ein paar witzige Sachen dabei. Ich musste total lachen, ja, und zeigt natürlich insgesamt, dass es schon ziemlich robust ist. Ob jetzt so jeder Test wirklich hundertprozentig so ablief, ja, also es sind ja immer Schnitte drin und ich wage zwar nicht zu vermuten, dass die dort tricksen, aber ich weiß halt nicht, wie inwiefern diese Tests dann halt aussagekräftig sind. Trotzdem ist es total witzig und man darf davon ausgehen, dass das Teil eben wirklich extrem was aushält. Ja, Wahnsinn. Dieses Armor 11T 5G ist ja das Ding mit 8 GB Speicher, 200, RAM, 256 GB Storage und kommt auf $499, ist auch schon auf dem Markt vorhanden. Also, ja. Aber auf jeden Fall ist das Video lustig genug, sich das anzugucken, auch wenn man von einem Telefon vielleicht nichts hält. Definitiv. Ja, die Philips Hue App, die verschwand auf einmal, ja, war auf einmal weg und kam dann wieder. Ja, was ist passiert? Das Play Store Team war wohl etwas übereifrig und hatte die App gelöscht. Irgendwie fiel das auf einmal durch diesen Raster und da Philips eine Firma ist, die groß genug ist, ging es dann relativ schnell wieder. Aber das sieht man mal, wie schnell das passieren kann, ohne ersichtlichen Grund. Ohne Verschulden kann das passieren, dass auf einmal eine App gesperrt wird. Ja, da kam ein Update. Ja, vielleicht haben ein paar Leute einen Report gemacht und schon ist die App weg. Ja, das war ist schon eine ziemlich üble Geschichte. Ich denke, wird jetzt sichergestellt sein, dass es jetzt bei der Philips Hue App nicht nochmal passiert. Allerdings muss man sich schon fragen, ne, wenn das jetzt nicht von so einem großen Hersteller, bekannten Hersteller gewesen wäre, was wäre mit der App passiert? Die wäre vielleicht Wochen, Monate weg gewesen. Also das lässt einem natürlich auch, gibt einem auch zu denken. Klar, ich kann es verstehen, dass da natürlich Google etwas vorsichtiger ist, ja, wenn Apples Tim Cook auch immer wieder rumjammert, so von wegen, oh, wie viel Malware es gibt, ja, über 40-fach mehr Malware als bei iOS, ja, es gibt aber auch, und das ist Tatsache, wesentlich mehr Apps auf Android, ich glaube um den Faktor 5 oder 6 und von daher relativiert sich das natürlich, ja, dass dieses dann eben, ja, vielleicht 8-mal mehr Malware als bei iOS und ist immer noch schlecht, aber tja, das ist halt der Preis der Freiheit. Aber Google ist halt eben auch dabei, das so ins Gleichgewicht bringen zu wollen. Ja, von daher wird es halt auch immer mehr Sperrungen geben, was ich ja, auf der einen Seite notwendig empfinde, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr bedenklich und kritisch beäuge. Ja, naja. Ja, was macht ein fortschrittliches Land, wenn es Chip-Knappheiten gibt? Man holt die Produktion ins eigene Land mit Verträgen von eigenen Firmen, ja, und es stellt sicher, dass dann die Chips im eigenen Land hergestellt werden, auch wenn die Firma vielleicht eben nicht unbedingt im eigenen Land ist. So macht man das. Ja. Klar, in den Ländern, wo das geht, wo eine Regierung noch was, vielleicht noch was beschließen kann. Ich meine, bei uns wird ja auch, selbst wenn eine Firma kommt, ja, Tausende von Arbeitsplätzen schaffen will, ja, und dann wird hier rumgedruckst und rumgemacht, und gegen die Firma vorgegangen, ich rede natürlich von Tesla in Grünheide, ja, wird hier, ja, ich weiß nicht, was, ich bin sprachlos, ja, ich bin wirklich sprachlos. Da kommt eine Firma, bietet Tausende von Arbeitsplätze an im Land und das noch für eine Technologie, die die Zukunft ist, umweltfreundlich ist, aber man möchte offenbar nicht mehr haben, dass Europa die Zukunft, oder zumindest in Deutschland, die Zukunft der Welt mitgestaltet. Ja, vielleicht will man das eben nicht mehr haben, ja, oder keine Ahnung, was sich die Leute vorstellen. Ja, so, weiß nicht, ist das eine speziell deutsche Mentalität so? Ja, das ist schon gut, aber von meiner Haustür möchte ich es natürlich nicht haben. Ne? So wie mit den Atomkraftwerken. Boah, Atomkraft ist sicher, ja. Aber, Moment, wo ist der nächste Atomreaktor? Nein, ein bisschen zu nah. Ne? Ich weiß auch nicht. Blödsinn. Auf jeden Fall, fortschrittliche Länder machen es dann so, die holen sich die Firmen ins Land, nämlich zum Beispiel jetzt Japan mit TSMC. TSMC wird also jetzt zusammen mit japanischen Firmen in Japan eine riesengroße Chip-Fabrikationsstätte machen, ja, und stellt damit sicher, dass Firmen wie Sony, Toyota, Mitsubishi mit aktuellen Computerchips versorgt werden, so dass es eben hier diese Engpässe überwunden werden können. Und das bedeutet dann im Prinzip, wenn das in Deutschland nicht mehr möglich oder in Europa nicht mehr möglich ist, große Firmen anzusiedeln, Megafirmen anzusiedeln, ja, dann war es das eigentlich dann mit Europa, dann werden wir abgehängt und sind am Tropf von anderen Ländern und das hat nichts mehr mit irgendwelchen romantischen Vorstellungen zu tun, ja, wir bleiben halt klein und freundlich und nett und so weiter, ja, genau, das geht eben nicht auf diese Rechnung, denn Zukunft wird eben durch andere Sachen bestimmt, nicht mehr durch Lagerfeuer und wer hat den besten Steinbruch für Werkzeuge herzustellen, sondern heutzutage ist es, wer hat die Möglichkeit, leistungsfähige Chips zu produzieren, auch in dem Falle, wenn man in Ungnade fällt und eben den Hahn zugedreht kriegt und man sieht ja auch, welche Auswirkungen das hat, selbst wenn man nicht direkt davon betroffen ist, da kriegt eine Firma in China den Hahn zugedreht und in Europa gehen den Autobauern die Chips aus. Das ist die Realität und sowas darf natürlich nicht passieren und deswegen muss Europa auch gewillt sein, auch Firmen anzusiedeln und nicht hier wegen jedem Mist rumheulen. Ja? Also Entschuldigung, wenn es in Grünheide nicht genug Wasser gibt für eine Firma, dann hat Grünheide ein ganz anderes Problem als Tesla. Dann sollte der nationale oder zumindest der regionale Notstand ausgerufen werden. So. Gut, aber genug mit dem Mist. Jedenfalls in Japan hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Dort können sich noch große Firmen ansiedeln und werden mit Kusshand genommen. Die Bevölkerung freut sich auch darüber, dass Japan dann hier wieder die Zukunft sichert für seine Firmen und für die Geschäfte und für die Industrie in Japan. Ja, das Honor Magic 3 soll das erste Smartphone sein von Honor, das mit dem Snapdragon 888 Pro Chip ausgeliefert wird. Und das soll im August rauskommen. Das hat jetzt so ein Tipster, Leakster oder wie man den heutzutage nennt, getwittert. Ja? Oder nein, auf Weibo rausgehauen. Genau, das ist das chinesische Twitter. Und dort wird auch gesagt, dass eben dieser X1 Supercore vom Snapdragon 888 von 284 GHz auf 3 GHz erhöht wurde, diese Taktfrequenz. Und damit ist er natürlich noch ein bisschen leistungsfähiger als die alten Versionen davon. Aber ehrlich gesagt, ich schreck noch so ein bisschen zurück vor dieser Bezeichnung Honor Magic 3. Denn bisher waren die Magic-Reihe bei Honor eigentlich so diese Mid-Range-Geräte. Ja. Ich finde es sehr, sehr unglücklich, dass Honor hier diese Bezeichnung gewählt hat für, offenbar ist es ja ein Flaggschiff-Prozessor, ja, und soll dann wohl auch ein Flaggschiff-Gerät sein. Aber ich sehe da nicht, dass das automatisch klar ist. Ja, also normalerweise war ja die View-Reihe, ja, die Top-Geräte. Und dann kamen die also ohne weitere Bezeichnung, zum Beispiel Honor 50 beispielsweise, ja, oder Honor 40. Aber die Top-Geräte waren immer die View-Reihe, View 20, View 30 und so weiter, ne? Und die Magic, das waren so die Billiggeräte. Also noch billigere Geräte im Midrange-Bereich so. Gut, aber eben im Midrange-Bereich. Und jetzt wird diese Magic-Reihe offenbar, ich weiß es ja auch nicht genau, aber offenbar wird das nun zu einer Flaggschiff-Serie. Das ist für mich eine sehr seltsame Entscheidung und vielleicht wird sich da Honor auch noch dahingehend äußern. Ich finde das etwas seltsam. Gut, dann haben wir noch Samsung. Samsung hat jetzt einen neuen Chip entwickelt, bei dem sowohl das LPDDR5 RAM mit einem UFS 3.1 NAND Flash ja, auf einem Chip zusammengefasst wird. Das heißt, der Hauptspeicher und das Storage werden auf einem Chip zusammengefasst, was natürlich auch dazu führt, dass der Datenaustausch zwischen den Speichern extrem schnell vonstatten gehen kann, ja, im Flaggschiff-Bereich, aber das ist ein Mid-Range-Chipsatz. Oder es wurde an diesen Mid-Range-Chipsatz gedacht. Ja, das heißt, man kann die Leistung von einem absoluten Top-Gerät RAM-mäßig nun verbauen, ganz billig in ein Midrange-Gerät. Das wird sehr, sehr interessant werden für eine ganze Reihe von Firmen. Und hier macht auch Samsung wieder klar, sie entwickeln auch eigene, sehr interessante Chips, die eben nicht nur bei Samsung eingesetzt werden. Die verkaufen ja auch viele Teile, Produkte, die sie herstellen, zum Beispiel die Kameramodule und so weiter, für eine Unzahl von Herstellern. So macht es auch übrigens Sony. Aber gerade was diese RAM-Chips und Prozessoren, wenn ja auch einige die Exynos-Reihe hergestellt, da ist Samsung hier doch recht weit und der Konkurrenz eben doch ein bisschen voraus. Sehr interessant. Mal gespannt, wie das dann auf dem Markt angenommen wird und wie sich das dann in der Praxis tatsächlich dann schlägt. Ja, Google hat ja immer sehr viele Neuigkeiten für Android. Diesmal wurden ja ein halbes Dutzend da losgelassen, aber ehrlich gesagt, die meisten davon sind eigentlich nur Apps. Ja. Was interessant ist, ist, dass jetzt im System eine Erdbebenwarnung eingeführt wird. Zuerst für Länder, wo das Problem also vorherrschend ist, ja, zum Beispiel jetzt ist es schon für Neuseeland, Griechenland, bald kommt es in der Türkei, Philippinen, Kasachstan und so weiter. Also dort, wo es sehr viele Erdbeben geben mag. Warum Japan hier noch nicht genannt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eins der erdbebenreichsten Länder der Welt. Ja. Vielleicht hat das andere Gründe. Google will danach auch noch weitere Länder mit reinnehmen, aber zuerst sollen die Länder zum Einsatz kommen oder zum Nutzen kommen, die eben höhere Erdbebenrisiken haben. Das finde ich sehr, sehr interessant. Die Warnung soll so schnell vonstatten gehen und automatisiert, dass man Sekunden bevor ein Erdbeben startet in dieser Region, dass man dann schon gewarnt wird. Das wird offenbar durch ein System gemacht, das auch schon von Xiaomi übrigens eingesetzt wurde, dass eben die Handys generell jederzeit als Seismograph nutzen kann. Man kann schon durch die Bewegungsmuster, ja, kann man feststellen, ob das jetzt nur eine Erschütterung vom Autofahren ist oder wenn man es eben benutzt und auf den Tisch legt und so, oder eben die spezifischen Erdbebenwellen, die da zum Tragen kommen. Das sind ganz spezifische Muster, ja, und sobald diese Muster von einer großen Anzahl von Handys in einer Region aufgezeichnet werden, wird dann eine automatische Warnung an alle, die in diesem Gebiet leben, geschickt. Und das heißt, dass viele Leute sogar noch bevor das Erdbeben zu spüren ist, eben gewarnt werden kann. Ich gehe davon aus, dass das, was Google hier benutzt, so ein ähnliches System ist. Äußerst interessant, und natürlich werden die Daten, zumindest bei Xiaomi, auch dann, die gesammelt werden, auch den wissenschaftlichen Instituten zur Verfügung gestellt, sodass die Erdbebenkarten ungeahnter Genauigkeit erstellen können, wenn sich das System als nützlich, also als akkurat bewährt, dann wird die Erdbebenforschung hier massiv verbessert werden können, weil man dann quasi überall auf der Welt unzählige von Seismographen hat, die dann eben genaueste Daten liefern können, und somit kann man ein wunderbares Modell erstellen. Der Traum eines jeden Forschers. Ja, gut, dann wie gesagt, der meiste Rest ist dann App-Verbesserung, also sei es jetzt von der Messenger-App, ja, oder eben vom Google Assistant, bla, logisch. Was aber auch interessant ist, meiner Meinung nach, es gibt eine Verbesserung von Android Auto, ja, ob das und wann das in Europa einschlägt, weiß ich noch nicht so genau, aber es wird jetzt eine direkte Integration von Elektroladestationen geben in Android Auto, genauso wie Parken und Navigation wird jetzt zusammengefasst und in Android Auto quasi integriert, sodass man dann eben sagen kann, okay, ich habe ein Elektroauto und ich muss jetzt dorthin, und dann rechnet er aus, wo man laden muss und wie lange man braucht dazu und so weiter und so weiter. Eine coole Sache. Und wie gesagt, das ist jetzt in Android Auto dann direkt integriert. Okay, so viel zu dem Android 12 für diese Woche. Honor 50, das ist jetzt offiziell bestätigt von allen möglichen Seiten, ja, für die Leute, wo es immer noch nicht glauben wollen, irgendwie halten sich ja da hartnäckig die Gerüchte, nein, das stimmt nicht, ja, anscheinend will man Honor noch so viel Schaden wie möglich zufügen, weil das sind ja die Bösen von Huawei gewesen, ja, Schwachsinn, aber es ist falsch. Die Honor 50 Reihe kommt mit Google Mobile Services vorinstalliert. Fertig. Ja, so, wer was anderes behauptet, Lügner. Ja. So sieht's aus. Also es ist jetzt von mehreren Seiten bestätigt worden, von Honor und auch von anderen Leuten, die damit zu tun haben. Also es sollte jetzt vielleicht das Thema endlich mal behoben sein, aber ich glaube, das wird noch selbst dann nicht behoben sein, wenn das Gerät mit Google Mobile Services auf den Markt kommt, dann werden noch manche irgendwas finden, um zu sagen, ja seht ihr, aber das sind nicht die echten Google Mobile Services oder sowas. Pass auf, sowas wird kommen, ja. Aber, da muss ein Aber drin sein. Ne? Ja, ich habe auch ein aber ihr seid Idioten, die das behaupten. So. So, und noch was muss ich sagen, schade, dass Google Mobile Services drauf sind. So. Also Vivo hat einen neuen Trademark eingereicht beim Europäischen Büro für intellektuelles Eigentum. Ja. Und zwar nennt sich das Vivo Pad. Und das heißt, dass ein Tablet von Vivo ins Haus steht. Und nicht nur das, man hat auch eine Zulassung, eine Beurteilung von TÜV Rheinland bekommen. Also es ist definitiv was in der Mache. Ja, wann, weiß man natürlich nicht, aber auf der Webseite vom TÜV Rheinland, ja, da wird eben dieses Tablet, dieses mutmaßliche, genannt mit einer 8040 mAh Batterie, und damit wäre dann das Ganze so ziemlich sicher, dass da was kommt. Ja, jedenfalls Trademark und diesen Test hier beim TÜV Rheinland zusammengenommen ist schon ziemlich eindeutig. Ja, mal gucken. Wundern wird's mich nicht, denn momentan haben ja so ziemlich alle irgendwie ein Tablet in der Mache. Ich find's gar nicht schlecht, dass da momentan ein paar neue Impulse kommen, denn dieser Bereich, Tablet-Bereich, war lange Zeit einfach tot. Warum das allerdings jetzt passiert, weiß ich nicht genau. Ist die Nachfrage nach Tablets tatsächlich gestiegen? Ich habe eigentlich gesehen, dass die immer weiter zurückgeht, weil eben die Anwendungsszenarien verschwimmen, nachdem ja die Handys so groß geworden sind. Ja, kann man ja vieles vernünftig machen, was man vorher vielleicht besser auf dem Tablet gemacht hätte. Ja, also mal gucken, aber irgendwie scheint da was Interessantes sich zu ergeben, zumindest in den Ländern, wo die Firmen sitzen, also sprich China. Ja, vielleicht ist da die Nachfrage gestiegen. OnePlus wird übernommen bzw. wieder integriert bei Oppo. Ja, falls ihr das nicht gewusst habt, OnePlus gehörte zu Oppo, ja, war aber absolut eigenständig, ja, und also richtig ein bisschen mehr unabhängig als eine Untermarke, ja, aber genau das werden sie jetzt wieder werden, ja. OnePlus wird integriert in Oppo und als Untermarke weiter existieren. Der OnePlus-CEO beteuert, dass sie auf jeden Fall unabhängig bleiben werden, ja, aber eben als Untermarke von Oppo. Ja. Ich meine, am Anfang gab es ja schon wilde Spekulationen, die sich dann als richtig herausstellten, als die Leute dann eben gesehen haben, ja, da gibt es eine Geschäftsverbindung zwischen OnePlus und Oppo. Ja. Und das ist also eigentlich ein offenes Geheimnis gewesen. Aber das ist in den letzten Jahren ja ziemlich in den Hintergrund gedrängt worden, weil offen, so hat es zumindest ausgesehen, hat OnePlus ja wirklich alle Freiheiten genossen und konnten eigentlich zumindest nach außen hin alles machen, was sie wollten. Und jetzt ist auch die Frage aufgetaucht, was passiert mit dem OS danach, nach diesem Zusammengang. Jedenfalls hat sich das jetzt also deutlich gezeigt, dass die dazugehören, denn die werden jetzt wieder zurückintegriert sozusagen. Aber Oxygen OS, ja, soll dann eben bleiben, beziehungsweise halt, Moment, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Moment. Ich glaube, das ist andersrum. Ja, genau, also Oxygen OS soll bleiben und nicht durch Color OS ersetzt werden. So ist es. Das ist ein bisschen kompliziert. Ach, die immer mit ihren. Das ist sowieso alles das Gleiche, ja. Sind wir doch mal ehrlich. Aber, naja, so. Ich gucke nochmal nach, nicht, dass es da irgendwie. So, genau. Die Benutzeroberfläche von Oppo ist Color OS, genau. So, und die Benutzeroberfläche von dem OnePlus war immer Oxygen OS. Und jetzt wird deutlich darauf hingewiesen, nein, es bleibt auf jeden Fall beim Oxygen OS und es gibt kein Color OS. Allerdings, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das auf Dauer so bleibt, denn man hat, so habe ich in einem anderen Artikel gelesen, die Mitarbeiter von OnePlus angewiesen, nichts zu sagen über die Betriebssystem-Sachen. Also man soll keine Fragen beantworten, die das Betriebssystem betreffen. Ja, das hört sich für mich so an, als ob hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, ob OxygenOS oder ColorOS. Ja, aber ehrlich gesagt, wie ich schon gesagt habe, das ist gehupst wie gesprungen, das ist alles das Gleiche. Ja, so. Xiaomi hat jetzt offiziell bekannt gegeben, dass sie ein Filmstudio oder zumindest eine Filmstudio-Marke machen. Und das nennt sich tatsächlich Xiaomi Studios. Ja, also es ist ja so eine Sache, wenn so eine Firma groß genug ist, ja, dann können sie auch ihre eigenen Filmstudios gründen. Ne? So wie zum Beispiel bei Amazon. Amazon Prime, die haben ja am Anfang nur Filme von allen möglichen Filmstudios vertrieben. Und dann kamen die Amazon Originals. Und die haben auch relativ viel Erfolg gebracht. Und somit macht jetzt Amazon riesig groß mit bei der Produktion von Filmen und Serien. Genauso wie Netflix beispielsweise. Und jetzt auch Xiaomi. Ja, und das kommt daher, weil Xiaomi in China eben auch ein ziemlich großes Ding ist. Ja, und von daher, bei uns sind sie jetzt auch ziemlich groß, wie ich schon gesagt habe. Ja, sind ja glaube ich, bei uns schon an Apple vorbeigezogen, wenn ich das richtig, ja genau, wenn ich das richtig gesehen habe. Also von daher sind die auch bei uns riesengroß, aber kein Vergleich mit dem in China. Und wenn so eine Firma extrem groß ist, dann können sie halt auch in so ein Studio gründen, machen dann eben exklusive Inhalte, ja, die eben auf ihren Videodiensten beispielsweise angeboten werden. Das hört sich für uns so komisch an, weil ich glaube, bei uns gibt es keinen Xiaomi-Videodienst. Ne? Es gibt einen Huawei-Videodienst, aber ich glaube, es gibt noch keinen Xiaomi-Videodienst bei uns. Aber in China sehr wohl. Und das heißt eben, da machen die dann selbst Inhalte und können dann eben den Leuten sagen, ja, aber das, diese geniale Serie mit dem super bekannten Schauspieler, ja, könnt ihr nur sehen, wenn ihr Xiaomi Video Service abonniert. Fertig. Ja, so wie es Amazon, ist Netflix und viele andere machen. Auch Apple macht das übrigens so. Ja. Haben ja Steven Spielberg da geklaut, ja, mit seinem, dieser Fortsetzung von Amazing Stories. Total gemein, aber nein, ich werde deswegen trotzdem keinen Apple TV mir zulegen. Ja. Ganz einfach. Gut. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich normalerweise sage, ne, das war's für diese Woche und so weiter. Nee, ich habe noch eine App der Woche, aber das war's dann wirklich. Ich gucke noch mal kurz, ob es noch was Spannendes in der Community gab. Gut, wo ist denn das hier heute? Ganz weit unten. So. Ja, da hat der Thorsten nochmal geschrieben. Ich habe ja da ausführlich auf seine Kritik geantwortet. Und da hat er geschrieben, Herr Rio, das war eine gute Sendung. Danke, dass du ausführlich auf die einzelnen Punkte eingegangen bist. Ich fand die Themenauswahl auch diesmal sehr gut. Danke. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich einer der wenigen bin, die eine Nvidia Shield besitzen. Drum freut mich das sehr, dass eine Version von dem Streaming-Dienst Stadia kommt. Ich komme nochmal zurück auf das Smart Home. Es geistert ja schon eine Weile so ein neues Heilsversprechen herum. Ich nehme natürlich von Meta. Soweit ich weiß, sind da sehr viele Hersteller mit im Boot, unter anderem auch Amazon. Was hältst du davon? Das soll jetzt alles viel besser werden. Ich habe da mal einen Link reingepackt. So, ich werde jetzt diese Nachricht nicht ganz so lang machen wie die erste Nachricht. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich auch eine schöne Woche. Und hier wurde auch ein Bild gepostet. Hier von diesem Nvidia Shield. Sieht ja richtig putzig aus. Neben dem TV, coole Sache. Und das Smart und hier ein Google Home. Ah, du hast auch noch den Original Google Home. Ja, ist das Original, erste Version. Coole Sache, ja. Das ist genau das Teil habe ich auch. the best. Ja, also, genau. Und bei Meta habe ich natürlich da auch mal vorbeigeschaut. Insgesamt hört sich das gut an. Ich unterstütze jede Anstrengung, dass es eine Vereinheitlichung gibt in einem Standard von Smart-Home-Geräten. Aber das Problem ist, dass eben hier es nicht reicht, wenn ein paar Lampen oder so eben dann Meta-fähig werden. Auch gut, dass Firmen wie Amazon und auch Google ja an Bord sind. Ja? Und auch Apple hier in den neuesten News hat auch Apple da angekündigt, dass iOS 15 das unterstützt. Nur das Problem ist, welche Hardware unterstützt es denn dann? Ja, beziehungsweise wie ist die Anbindung? Es wird ja auch dieses 2,4 GHz benutzt. Ja, der Zigbee-Standard ist ja eigentlich auch schon sehr, sehr interessant. Ja, baut der auf da drauf? Ja, soll das eine Konkurrenz zu dem Zigbee-Standard sein? Wenn ja, warum wird 2,4 GHz benutzt? Weil die Frequenz ist schon stark belastet. Das sind alles Fragen, die sich natürlich stellen, und die Kompatibilität ist da eben das Wichtigste von allem. Ja. Es gilt, die Hardware kompatibel zu machen. Ja. Das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich also Amazon Echo so viel Chancen eingeräumt hat und auch das mein System Nummer 1 wurde. Denn noch bevor Google angefangen hat, hier massiv mit seinem Smart Home hier in den Markt zu gehen, hatte natürlich Amazon schon einen ziemlichen Vorsprung. Klar, jetzt sind die auf jeden Fall so, würde ich mal sagen, auf Augenhöhe, was die unterstützten Geräte betrifft. Ja. Und die beiden haben eben die meisten unterstützten Geräte. Ja, und dennoch tauchen immer mal wieder welche auf, die eben mal mehr machen, als nur sich einen ausschalten lassen. Ja? Und das ist, denke ich, für die Zukunft umso wichtiger. Also wie gesagt, hier meine Lampen funktionieren wunderbar. Das heißt, ich brauche nichts mehr anderes dahingehend. Überhaupt keinen anderen Standard mehr. funktioniert alles. Schalter, ja, für Strom einen auszuschalten, habe ich noch einen Nöcher, funktionieren auch alle, wunderbar. So, wo ist das Problem? Problem sind bei so Special-Geräten, wie zum Beispiel Ring-Kameras, ja, Türöffner, Sensoren wie Thermometer oder Luftfeuchtigkeit und so weiter, ja, da passende Geräte zu finden für die entsprechenden Geräte, sieht es schon wieder ganz anders aus. Und das ist halt oft Amazon mit seinem Echo ein bisschen weiter vorne, ja, weil es einfach da schon mehr exotischere Hardware gibt. Ja, aber es gibt noch ganz andere Hardware eben, die für viele interessant sind. Auch also nicht nur mechanische Sachen, die gesteuert werden können, zum Beispiel für die Hauptwasserversorgung ein- und auszuschalten, auch das ist ein ganz interessantes Ding. Ja. Beispielsweise, man merkt, es ist ein Sensor, wird integriert in das System, der merkt zum Beispiel, wenn auf dem Boden Wasser ist. Ja, so, also das heißt zum Beispiel, könnte ja der Schlauch von der Waschmaschine abgeplatzt sein, jetzt spritzt das Wasser hier natürlich raus. Ist super gut, wenn man die Nachricht bekommt, wenn man unterwegs ist, 200 Kilometer weg, ja, und kriegt dann die Nachricht, ups, Wasserrohrbruch in deiner Wohnung, ja, vielleicht noch mit Wasserstandsanzeige, ne, ist schon 20 Zentimeter hoch, ja, wunderbar, nützt einem nur nichts, ja. Besser wäre, ein Ventil schließt die Hauptwasserversorgung zu der Wohnung, ja, bupp, Ende. Und dann ist die Wohnung gerettet, und zwar sofort, bevor sie noch richtig überschwemmt ist, bis man dann eben wieder zurückkommt und sich das Problem habhaft werden kann. So, das sind lauter solche Geschichten. Ja, Spezialanwendungen, die vielleicht nicht ganz so häufig gefragt sind, aber eben trotzdem wichtig sind, meiner Meinung nach, und halt genau dann eben kritisch werden, ja, wenn man sie so braucht. Ach, ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen mit solchen Anwendungen. Wenn Meta wirklich die Lösung ist, mir soll es recht sein. Ja, je mehr, je besser es einen Standard gibt, der meist, der alle anderen beinhaltet, ist es mir super recht. Weiß halt nicht, ob das so eine unabhängige Plattform machen kann, weiß ich noch nicht genau, ja, oder so ein Zusammenschluss. Ansätze gab es ja schon viele, aber immer wieder auch Probleme. Wenn ein großer ausschert, haben wir ein Problem. Ja, und ob Apple da jetzt Meta zum Beispiel wirklich so massiv unterstützt, das wird sich dann noch zeigen, wenn sie ihre, weil sie ja ihr eigenes System haben, das übrigens überhaupt nicht so breit unterstützt wird, ja, trotzdem, dass es Apple ist. Aber das werden wir dann mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Und Amazon, ja, wenn sie da voll drauf setzen, ja, aber dann müssen auch eben die Alarmanlagen, die Kameras und so weiter von der Steuerung her auch da integriert werden. Und dann werden wir weitersehen. Gut, gut. Also, dann kommen wir jetzt zur App der Woche. Und das ist diesmal, möglicherweise hatte ich den vielleicht sogar schon mal in der Vergangenheit, diesen Widget Generator, ja, oder Creator, als App der Woche drin. Ja, kann durchaus sein, aber er hat sich ja um einiges verbessert, geändert und es ist unglaublich, was man damit alles machen kann. Der KWGT Custom Widget Creator. Ja, da könnt ihr eine Grundversion kostenlos installieren, aber da gibt es natürlich jede Menge In-App-Käufe, die ihr hier tätigen könnt, klaro, weil das ist keine kostenlose App, sondern eben eine, die sehr, sehr umfangreich ist und euch jede Menge Sachen machen lässt, aber eben auch dafür Geld möchte. Also, der Widget Creator, ja, stellt euch vor, ihr könnt selbst bestimmen, wie euer Widget aussieht, was es beinhaltet, ja, aus einer Vielzahl von angebotenen Möglichkeiten, ja, zum Beispiel, klar, die obligatorische Digital- oder Analoguhr, ne, Live-Karten, ja, von zum Beispiel Ereignissen, Erdbeben etc., ja, Wetter-Widgets, natürlich normale Text-Widgets, ja, Speicheranzeigen, Akkuanzeigen, Slideshows, Musikplayer, Weltuhren, Astronomie-Widgets und alles Mögliche, was ihr selbst erstellen könnt, ja. Von über 1000 Widgets, ja, könnt ihr auswählen. Zusätzlich gibt es auch noch welche, die eben Kosten sind. Also das waren über 1000 kostenlose Widgets. Es gibt auch noch welche, die eben was kosten mit besonderen Funktionen, zum Beispiel Zugriffe zu nicht öffentlichen Datenbanken etc. Ja. Animationen, ihr könnt euer Widget optisch gestalten, wie ihr wollt. Ja. Google Fit Unterstützung hat das Ding. Jede Menge Sachen. Also es gibt eine Unzahl von Sachen, was ihr machen könnt. Zum Beispiel, was mich auch besonders freut, alles, was mit RSS und XML zu tun hat, könnt ihr alles integrieren, ja, irre, so dass ihr auch zum Beispiel ein Newsfeed einblenden könnt von der Quelle, die ihr haben wollt, ja. Und ich habe es noch eben gedacht, als ich gesagt habe, Astronomie, ja, müsste da auch die Sternzeit mit dabei sein. Sie ist dabei, ja, ihr könnt sie einblenden. Coole Sache. UTC, Sternzeit, damit seid ihr abgedeckt. Ja. Die Unix-Zeit, ja, die Unix-Zeit, die muss auch noch sein. Ne? Also die Zeit, die vergangen ist seit, wann war das Datum? War das 1.1.1970? Irgendwann 1970 war das, genau. Von dort aus, wird gezählt, eine Sekunde, ne? Und wie viele Sekunden sind seitdem vergangen? Und ja, das ist natürlich auch extrem wichtig. Jo, also da ist viel, viel zu tun, da könnt ihr viel, viel machen. Und weil es halt eben so viele Möglichkeiten hat, ist die Benutzung auch nicht ganz so einfach. Darauf müsst ihr euch einstellen. Das ist natürlich ein kleiner Wermutstropfen. Also so schnell, ja, mal die App starten und schon habt ihr das Widget, das ihr wollt. Nein, das geht definitiv so nicht. Ja, ihr müsst da schon eine steile Lernkurve euch antun, damit ihr dann halt euer Widget auch zusammenstellen könnt, um dann eben die gewünschten Sachen zu machen. Aber es alleine schon die Möglichkeiten, die das Ganze bietet, alles in einem Widget abzulegen, ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Das ist, für mich ist das sowas wie ein Revival der Widgets. Ja? Denn ehrlich gesagt, das einzige Widget, das ich jemals hier auf meinem Smartphone bisher benutzt habe, war das Wetter- und Uhr-Widget, das kombinierte von Honor. Weil alles andere ja, ziemlich interessant. Aber das hier, das wird mich wohl dazu bringen, dass ich mir ein eigenes Widget zusammenstelle, wo eben das drin ist, plus noch jede Menge andere Sachen, die eigentlich ganz nützlich sind, aber für die ein eigenes, separates Widget wieder auf dem Bildschirm viel zu viel Platz brauchen würde. Hier kann man ja dann entsprechend das auch zusammenfassen und auch optisch so gestalten, wie man das gerne will. Ja, also ja, eine CPU-Anzeige zum Beispiel ist immer eine schöne Sache, vollkommen unnütz, aber ja, eine schöne Sache, nur sollte die dann nicht einen halben Bildschirm brauchen, ne? Weil sie wirklich nicht wichtig ist, eine Spielerei. Ja. Eine Verkehrsinfo beispielsweise, die kann dann schon wieder ein bisschen mehr an Bildschirm-Space da einnehmen, ja, und so weiter und so weiter. Also, es bleibt einem viele Möglichkeiten offen, aber das heißt auch, dass es etwas komplizierter ist. Das heißt, für euch, die ihr gerne rumbastelt und rumprobiert und auch keine Arbeit scheut, um euer Smartphone zu personalisieren, so wie ihr das gerne wollt, ist die App genau richtig. Ja. Für andere, die jetzt einfach nur ein hübsches Widget wollen, nee, ich glaube, das wird dann zu viel. Aber ihr könnt es ja entscheiden, denn ihr könnt die Grundversion kostenlos herunterladen. KWGT Custom Widget Creator, kostenlos im Play Store, und Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, in der Line-Community könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes, irgendwo in eurem Podcast-Player muss es sein. Und ganz unten findet ihr dann diesen Link. Auch für einige Themen, die behandelt wurden, und natürlich hier für die App der Woche. Ganz klar. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And coins rule that world.